Auch ein Clown hat ein Herz, auch ein Clown hat ein Herz. Und das fühlt so wie deins, auch das Glück und den Schmerz. Wenn er lacht, zeigt er meist nicht sein wahres Gesicht. Auch ein Clown hat ein Herz, das vor Schmerz manchmal bricht. Alles lacht, wenn der Clown die Manege betritt. Doch er selbst lacht zum Schein ja nur mit. Er hält stets sein Gefühl unter Schminke versteckt. Er hat Angst, dass es jemand entdeckt. Aber das, was er zeigt, ist nur eingeübt. Auch ein Clown hat ein Herz, welches liebt. La la la. Es lacht, wenn der Clown die Manege betritt. Doch er selbst lacht zum Schein ja nur mit. Er hält stets sein Gefühl unter Schminke versteckt. Er hat Angst, dass es jemand entdeckt. Aber das, was er zeigt, ist nur eingeübt. Auch ein Clown hat ein Herz, welches liebt.